Seu gringo, Schwarz, meu chá. Sponge, poster, chilling is fun. Bikini, bottom, mafia, bis Bliff in die Plan. Kann sein, dass ich gleich Kapschen schieße. Deine Schwester klappt doch krasser als mein Plan. Komm, weed. Yo, der Drug-Ticker schwamm. Ich schieß dich Haschkiffer an. Wichs dir den Kapschen in die Fresse, Green, und kratz mich am Schwanz. Du bist kein Rapper, nur ein singender kleiner Hippie. Spaß und nur eine Runde weiter, weil Winnen sich in die Windel kackt. Mobilisier doch mal deine Kollegin, damit sie dir bei deinen Punches helfen. Aber sie werden erkennen, ich bleibe der Rap in den Schwamm ohne Angriffsfläche. Oder du schaltest den Kinderkanal ein und gibst dir die Folge in den Marathon rein. Dann wird dir den billigen Bullshit zusammen, doch kannst damit leider die Farm nicht treffen. Das ist der Grund, warum du das Battle verkackst. Ich bin ein G, keine Serie, du verwechselst da was. Du Mädchen, ich hoffe, du erstickst an deinem Pfotzenschleim, du Schlampe. Denn du bringst nicht meinen vernünftigen Doppelreim zustande. Sogar Patrick haut dich Kaukwaffe raus aus dem Julians Block Battle. Hallo SpongeBoss, ich hab Bock auf Froschenkel. Es ist der G, der auf den Bastardfrosch schießt. Du bist kein Battle-Rapper, nur billiger Abklatsch von C. Ich bin Patrick Bang, er ist nur ein Aktivist von Greenpeace. Ich dick an den Spaß, die Kiefer Greenpeace. Du gehst mir am Arsch vorbei wie dieses San Diego-Spektakel. Dein Gesang ist schiefer als die Nase von Tadeus Tentakel. Ich fand dich auf der Spitze von dem Eisbergsalat. Und dann mach dich aus dem Eisbergsalat. Wieso bist du im Turnier, obwohl du es nicht verdient hast, du Fixer? Das ist mir ein Rätsel, ich glaub, Green ist der Riddler. SpongeBoss, der chillige Schwamm. Bikini-Bottom-Mafia, bis Bliff in die Plan. Kann sein, dass ich gleich Kampfschirm schieße. Deine Schwester klappt doch krasser als mein Plan. Vom Weed SpongeBoss, der chillige Schwamm. Bikini-Bottom-Mafia, bis Bliff in die Plan. Kann sein, dass ich gleich Kampfschirm schieße. Deine Schwester klappt doch krasser als mein Plan. Vom Weed. Ich hab nicht mal Bock, dich in dem Cut-Battle zu dissen. Sind das Plankton-Weed, dann lass uns lieber abhängen und kiffen. Yo, wenn ich wollt, könnte ich dich abstechen lassen. Doch ich chill mein Leben, Kumpel, lass uns Haschplätzchen backen. Der chillige Schwamm, ich kniffe den Blunt. Zieh und ich kille dich, kiffe den Punk. Mit deiner Pump, wechsel den Pimmel und gebe dir billige Skinny mit Schwanz. Leute wie dich häng ich an den Zaun, an ihren Unterhöschen. Nimm mir dein Butterbrötchen, samt Tupperdöschen, du Muttersöchen. Ey, yo, Green, ich will dich gar nicht mal so hart dissen. Du bist so süß, ich würd dich lieber in den Arsch ficken. Anstatt echte Gegner muss ich Tantra-Fotzen betteln, die sich gegenseitig an die Schwänze Rasterlocken flechten. Der Öko-Hippie-Bio-Spasti Green will den Wald retten. Ich kann ihm mit nem Deep-Throat den Hals brechen. Gangster-Schwamm, ich wurde bisher noch nicht eingelocht. Doch das ändert sich, denn Green, die schwuchtelt sich bei den Kopf. Ich zerlege dein Rap, obwohl ich halbherzig antrete, so wie deine Schwester damals bei DSDS. Ich hatte Sex mit dieser Bitch, sie hat sich mehr versprochen. Das war nur One-Night-Stand, ich glaub, das hat ihr Herz gebrochen. Schwamm Connection Crewmember, Pussy, wir sind Schuhbänger. Mach dich auf Hang, denn du bist allerhöchstens Bruce Banner. Unrealistisch, dass du die Runde gewinnst. Denn bist du sauer, fängst du an, wie eine Pussy zu singen. Green ist nur ein Opfer, du bist Green Treff. Mit dem Schwanz im Mund, in die Spitze. Weitermachen, dann löst du mich. Schwanzlutscher! SpongeBoss, der chillige Schwamm. Bikini-Bottom-Mafia, bis Bliff in die Plan. Kann sein, dass ich gleich Kampfschirm schieße. Deine Schwester klappt doch krasser als mein Plan. Komm,